Und nach diesem wandelte Jesus in Galiläa, denn er wollte nicht in Jude wandeln, weil ihn die Juden zu töten suchten. Es war aber nahe das Fest der Juden, die Laubhütten. Da sprachen zu ihm seine Brüder, mache dich auf von hier und gehe nach Jude, damit auch deine Jünger die Werke schauen, die du verrichtest. Denn niemand tut etwas im Verborgenen, der sich bekannt machen will. Wenn du doch solche Dinge tust, so zeige dich der Welt. Denn nicht einmal seine Brüder glaubten an ihn. Da sagt Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit aber ist immer fertig. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich über sie zeuge, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zum Fest. Ich gehe nicht hinauf zu diesem Feste, weil meine Zeit noch nicht erfüllt ist. So sprach er und blieb in Galiläa. Wie aber seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, alsdann ging auch er hinauf, nicht offenbar, sondern als im Verborgenen. Die Juden nun suchten ihn am Feste und sprachen, wo ist denn der? Und es wurde viel im Volke über ihn herumgeredet, die einen sagten, er ist gut, andere sagten, nein, sondern er verführt das Volk. Niemand jedoch sprach öffentlich über ihn aus Furcht vor den Juden. Da man aber schon in der Mitte des Festes war, ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Da wunderten sich die Juden und sagten, wie kommt dieser zur Schriftgelehrsamkeit, der doch nicht studiert hat? Da antwortete ihnen Jesus und sagte, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. So jemand will seinen Willen tun, wird er erkennen, was an der Lehre ist, ob sie von Gott ist oder ich von mir selbst rede. Wer von sich selbst redet, geht auf seinen eigenen Ruhm aus. Wer aber auf den Ruhm dessen ausgeht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Hat euch nicht Moses das Gesetz gegeben? Und keiner von euch tut das Gesetz. Was sucht ihr mich zu töten? Antwortete das Volk, du hast einen Dämon, wer sucht dich zu töten? Antwortete Jesus und sagte zu ihnen, ein Werk habe ich getan und ihr wundert euch alle. Darum, Moses hat euch die Beschneidung gegeben, nicht dass sie von Moses ist, sondern von den Vätern, und ihr beschneidet einen Menschen am Sabbat. Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit nicht Moses Gesetz gebrochen werde, grollet ihr mir, dass ich einen ganzen Menschen gesund gemacht habe am Sabbat? Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern richtet, wie es gerecht ist. Da sagten etliche von den Jerusalemiten, ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und siehe, er redet öffentlich, und sie sagen nicht zu ihm, haben etwa die Oberen in Wahrheit erkannt, dass dieser der Christus sei. Doch von diesem wissen wir ja, wo er her ist, wenn aber der Christus kommt, weiß niemand, wo er her ist. Da rief Jesus laut im Tempel, lehrte und sprach, so? Mich kennet ihr und wisset, wo ich her bin? Und doch bin ich nicht von mir selber gekommen, aber wahrhaftig ist der, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennet. Ich kenne ihn, weil ich von ihm bin, und er mich gesandt hat. Da suchten sie ihn zu greifen, und niemand legte Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Aber viele aus der Menge wendeten ihm Glauben zu und sagten, der Christus, wenn er kommt, kann er mehr Zeichen tun, als dieser tut. Die Pharisäer hörten, dass das Volk über ihn murmelte, und die Hohenpriester und die Pharisäer sandten Diener ab, dass sie ihn griffen. Da sagte Jesus, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch, dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und werdet mich nicht finden, und wo ich bin, könnet ihr nicht hinkommen. Da sprachen die Juden bei sich, wo will dieser hingehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Will er in die Diaspora der Griechen ziehen und die Griechen lehren? Was heißt dieses Wort, das er gesagt hat, ihr werdet mich suchen und nicht finden, und, wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen? Am letzten, dem großen Tage des Festes aber stand Jesus und sprach laut, wenn einen dürstet, so komme er und trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers werden aus seinem Leibe fließen. Das sagte er aber von dem Geiste, welchen die an ihn Glaubenden empfangen sollten, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Da sagten etliche aus der Menge, die diese Reden gehört, dieser ist in Wahrheit der Prophet. Andere sagten, dieser ist der Christus. Andere sagten, kommt denn der Christus aus Galiläa? Hat nicht die Schrift gesagt, dass der Christus aus dem Samen Davids und von dem Dorfe Bethlehem, wo David war, kommt? Da entstand eine Spaltung in der Menge um seinetwillen. Einige aber von ihnen wollten ihn greifen, allein niemand legte Hand an ihn. So kamen denn die Diener zu den Hohenpriestern und Pharisäern, und diese sagten zu ihnen: Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Antworteten die Diener: Noch nie hat so ein Mensch geredet, wie dieser Mensch redet. Da entgegneten die Pharisäer: Seid ihr gar auch verführt? Ist denn einer von den Oberen zum Glauben an ihn gekommen oder von den Pharisäern? Diese Menge aber, welche das Gesetz nicht kennt, verflucht sind sie. Sagt zu ihnen Nikodemus, der früher zu ihm gekommen war, einer aus ihrer Mitte: Richtet denn unser Gesetz den Menschen, ohne dass man ihn zuvor höre und klar mache, was er tut? Sie antworteten und sagten zu ihm: Bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche und siehe, dass aus Galiläa kein Prophet aufsteht. Und sie gingen hin, jeder in sein Haus.